Ich wäre gerne mit dir, aber du willst mich nicht hier. Sitz vor deiner Wohnung, ich friere. Fühl wie vom Weinen mein Gesicht stirbt. Du hast zu mir mal gesagt, du liebst mich, ich bin entschuldigt. Doch ich habe Fehler gemacht und habe so alles erkannt. Habe so alles erkannt und nicht einmal verstanden, worum es geht. Und es tut mir doch so leid. Ich versuche mich zu bessern mit aller Kraft, aber ich bin stark. Bitte halte meine Hand. Wann ist denn alles eingefroren? Ich brauche Wärme für eine kalte Nacht. Nun sitze ich auf dieser Treppe, steht auf, ich wäre weggestellt. Yeah.